Das Thema des heutigen Abends lautet die krisenhafte Situation der Europäischen Union und die Zukunft Europas aus christlich-biblischer Sicht. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich werde heute einiges kritisch sagen über die Entwicklung in Europa, speziell eben in der Europäischen Union, was nicht identisch ist mit Europa als Kontinent, sondern es ist ein politischer Zusammenschluss verschiedener Regierungen, die praktisch ja, eine einheitliche Regierung herstellen möchten für Europa. So möchte ich es mal ausdrücken. Wenn ich einiges kritisch sage, möchte ich vorausschicken, dass ich nicht grundsätzlich gegen Europa bin, in dem wir ja leben. Und wir wünschen uns auch als Christen, dass Frieden herrscht in unserem Land, dass es nicht mehr zu einem Krieg kommt, dass auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Staaten stattfindet. Das möchte ich ganz klar vorausschicken. Ich bin aber, und das ist ja auch ein politischer Akzent heute Abend, gegen eine Europäische Union, eine EU, wie sie sich jetzt ganz offensichtlich entwickelt hat. Und zwar mit ihrer Zentralisierung, ihrer Entdemokratisierung, der Einschränkung sämtlicher Freiheitsrechte, was bereits in der Verfassung, im Verfassungsvertrag jetzt steht, einschließlich der Meinungsfreiheit und Predigtfreiheit, auch für Christen, und auch gegen ein Europa ohne Gott, was in dieser europäischen Verfassung verankert ist. Es entsteht ein Superstaat, eine Mammutinstitution ohne Freiheit der Einzelstaaten und der einzelnen Bürger. Stattdessen wäre wünschenswert als Alternative hierzu ein Staatenbund gleichberechtigter Staaten mit weitgehender Freiheit der Einzelstaaten und auch der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe nicht ohne Grund einen drastischen Titel für mein Buch zu dieser Thematik gewählt. Diktatur Europa, noch mit Fragezeichen formuliert, vorsichtig wie ich bin. Ja? Man müsste inzwischen schon fast ein Ausrufezeichen dahinter setzen, nach dem, was ich Ihnen heute ansatzweise zitieren werde aus der Verfassung und auch aus den Klagen, die dagegen laufen. Untertitel: Was darf man in Europa noch sagen? Ich werde also Belege dafür bringen, und zwar zum einen natürlich hier aus der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also der Lissabonner Vertrag, der jetzt ja ratifiziert werden soll in allen Ländern, die bereits zur Europäischen Union gehören. Das ist veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nummer C-115 vom 9. Mai 2008. Und ich werde auch Zitate bringen aus der wichtigsten Klage, die schon seit Jahren gegen die EU-Verfassung und die Nachfolgeverträge läuft, nämlich von dem CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Gauweiler, vormals bayerischer Staatsminister. Er hat beauftragt den Ordinarius für öffentliches Recht, Professor Dr. Jur. Karl Albrecht Schachtschneider in Erlangen-Nürnberg. Eine Klageschrift auch mit ungefähr 300 Seiten. Ich gehe darauf gleich noch ein. Und es gibt auch noch ein Gutachten, ein ganz neues Gutachten von Professor Mierswuk aus Freiburg mit auch über 100 Seiten. Ich habe Stichworte genannt, Europäische Union, Zentralisierung, dazu nur einen Beleg. Das deutsche Bundesjustizministerium hat festgestellt, dass bereits in den Jahren 1998 bis 2004 84% der deutschen Rechtsentscheidungen aus Brüssel stammen, nur noch 16% aus Berlin, bereits in dieser Zeit. Also Europarecht über deutschem Recht. Inzwischen ist es noch weniger das deutsche Recht geworden und bald gar nichts mehr, werde ich gleich noch ausführen. Dann die Entdemokratisierung habe ich erwähnt. In welchen Ländern durfte überhaupt jetzt abgestimmt werden über den Vertrag zur europäischen Verfassung? Irland. In Irland. Und wie hat die Bevölkerung abgestimmt? Nein. Mehrheitlich abgelehnt. Aber ich bin überzeugt, es wird trotzdem weitergemacht. Auch wenn das natürlich sehr gestört hat. Es hat das Konzept durcheinander geworfen. Man hat gehofft, dieses eine kleine Land, das stimmt hoffentlich zu, mit aller Propaganda der Massenmedien, aber sie haben es abgelehnt, weil einsatzbereite Bürger von Haustür zu Haustür gegangen sind und gesagt haben, was wirklich hier in der Verfassung steht. Ich werde gleich Zitate bringen. Bereits im Jahr 2005 haben die Wähler Frankreichs und der Niederlande zum Teil mit großer Mehrheit diese EU-Verfassung, die damals ja noch so hieß, abgelehnt. Inzwischen ist es ja der Verfassungsvertrag, wir wissen das. Aber es ist das gleiche Kind, hat nur einen anderen Namen. Aber so, dass man nicht mehr abstimmen brauchte in Frankreich und Niederlanden, hat man es jetzt anders eingefädelt. Polen? Ja, gab es noch weitere Nein-Stimmen? Polen. Polen, sagt Bruder Ziegler. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, aber vielen Dank. Nun, Professor Schachtschneider, der diese Klage entworfen hat, diese hervorragende Klageschrift im Auftrag von Peter Gauweiler. Ich werde einige Zitate bringen, natürlich, um diese Dinge jetzt zu belegen, was ich sage. Er schreibt ja als Jurist Folgendes in einer Quelle hier, die ich hier habe, in der Zeitfragen-Ausgabe 2008. Er sagt, die Abstimmung der Iren, also in Irland, war ein Akt der Freiheit, der für alle Völker der EU das Recht verteidigt hat. Jetzt entrüstet sich die politische Klasse über die Iren, die No, Nein, zum Vertrag von Lissabon gesagt haben und beweist ihre Verachtung der Menschen und Völker. Schon der erneute Vertragsschluss nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags im Jahre 2005 in Frankreich und den Niederlanden war demokratisch ein Skandal, schreibt Schachtschneider weiter. Solange nicht alle Völker über die schicksalhafte Entwicklung der Union zum Großstaat abstimmen dürfen, leben wir in obrigkeitlichen Parteienstaaten, nicht in demokratischen Republiken, die Gemeinwesen der Freiheit und des Rechts sein wollen und sollen. Man wird die Iren erneut zwingen, abzustimmen. Schon darum muss der Widerspruch gegen die Unterdrückung durch die Eurokraten aufrechterhalten bleiben. Durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Wahlen, durch Prozesse. Die zumachen. Die Seite hier. Über die Klage, die er selber eingereicht hat, schreibt Professor Schachtschneider, das Bundesverfassungsgericht wird die von mir betriebene Verfassungsbeschwerde so schnell als möglich entscheiden. Hoffentlich hinreichend dem Recht verpflichtet. Bis dahin wird der Bundespräsident das Zustimmungsgesetz nicht unterzeichnen und den Vertrag nicht ratifizieren. Auch in Großbritannien und in Tschechien sind die obersten Gerichte mit dem Vertrag befasst. Für Österreich bereite ich eine Verfassungsklage vor. Hier erschien in der Ausgabe Spiegel Online vom 15. Juni 2005 bereits 2005 ein Bericht, dass damals schon Bundespräsident Köhler mit seiner Unterschrift warten wollte, bis das Bundesverfassungsgericht, als das oberste Gericht in Deutschland, noch oberste Gericht für uns, über die Klage entschieden hat. Damals hat er dann hat er es dann ruhen lassen, die Sache, weil ja in Frankreich und Niederlanden es ohnehin abgelehnt wurde. Und so ist das ja alles nochmal in Scheitern gekommen, bis jetzt der Vertrag verabschiedet wurde. Und jetzt ist aber die Klage erneuert worden. Und auch jetzt wartet Köhler, verdienstvoll, muss man sagen, mit der Unterschrift, bis das Verfassungsgericht darüber entschieden hat. Denn es geht um weit mehr als nur um Kleinigkeiten. Es geht um die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz überhaupt. Ob das noch Bestand hat oder ob Europarecht alles andere Recht ablöst. Darum geht es letztendlich. Das ist der Dr. Peter Gauweiler, der diese Klage eingereicht hat. Inzwischen übrigens auch die Linkspartei, aber erst viel später eine ähnliche Klage mit zum Teil sogar gleicher Begründung, obwohl das ja am linken Spektrum ist. Gauweiler eher im konservativen Spektrum. Aber interessant, ja, dass doch manche hier aufgewacht sind, vielleicht noch in letzter Minute. Und so stand auch in der Süddeutschen Zeitung im Online-Bericht vom 23.05.2008 zu lesen, auf zum letzten Gefecht, diesmal in Karlsruhe. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer überhaupt was davon weiß, was hier läuft, hinter den politischen Kulissen, wird wahrscheinlich kaum jemand sich hier melden, vermutlich. Das wurde alles gemacht während der Europameisterschaft des Fußballs, sodass also die Bevölkerung nichts mitbekommen hat. Ja. Außer dass in Irland irgendwie da was Kleines da passiert ist sozusagen, aber wen hat es schon interessiert? Hier stand zu lesen in der Süddeutschen Zeitung im Mai 2008, auf zum letzten Gefecht, diesmal in Karlsruhe. Ich zitiere, der Bundestag hat dem EU-Reformvertrag von Lissabon schon vor einem Monat zugestimmt. Der Bundesrat hat es soeben getan. Von deutscher Seite steht also dem gewaltigen Vertragswerk, das der Europäischen Union mehr Kraft und mehr Macht gibt, eigentlich nichts mehr im Wege. Eigentlich. Peter Gauweiler, CSU-Abgeordneter im Bundestag, einst der politische Ziehsohn von Franz Josef Strauß, ist nämlich eigentlich ein Nichts neben dem Heer von EU-Beamten, die diesen Vertrag ausgearbeitet, neben der Phalanx von Regierungschefs, die diesen Vertrag besiegelt hat, und neben den geballten Interessen, die hinter diesem Vertrag stehen. Geballte Interessen. Aber dieser streitbare politische Außenseiter, Peter Gauweiler, ruft eine Instanz zu Hilfe, die ein allerletztes Mal die Kompetenz hat, in die europäischen Dinge einzugreifen, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es muss nämlich entscheiden über seine eigene Entmachtung jetzt. Versteht ihr, wie weit das schon ist? Dann weiter im Süddeutsche Zeitung. Der Vertrag von Lissabon, der Vertrag also, gegen den Gauweiler klagt, nimmt nämlich dem Gericht diese Kompetenz. Die Klage, die seit Freitagmittag in Karlsruhe liegt, ist für dieses Gericht also die letzte Chance, seine eigene Entmachtung zu verhindern. Vorderhand wird das höchste Gericht darüber entscheiden müssen, ob sich die Bundesrepublik, ohne das Volk zu befragen, in einem europäischen Bundesstaat auflösen darf, wie ein Stück Zucker im Kaffee. Schreibt eine säkulare Zeitung, ja. Die zählen manchmal mehr als manche christlichen Beobachter. Und dann heißt es noch weiter, dass jetzt ein juristischer Großkampf ansteht. Es geht um den Fortbestand deutscher Souveränität. Und Gauweiler bietet alle juristischen Instrumente auf, Organklage, Verfassungsbeschwerde, Antrag auf einstweilige Anordnung und dem Bundespräsidenten soll untersagt werden, das Vertragswerk zu unterzeichnen. Und bisher hat er es auch nicht getan. Er ist ein so honoriger Präsident, der noch wartet, bis wirklich das momentan noch höchste Gericht in Deutschland entschieden hat. Ein interessanter Kommentar stand auf der Internetseite von Radio Utopie vom 1. Juli 2008. Sie schreiben hier bereits von einem Sieg Gauweilers und Schachtschneiders über Regierung, Parlament und Präsident. Sie sagen, die ganze Dimension dieser historischen Niederlage von Exekutive und Legislative gegen die Judikative des Bundesverfassungsgerichts ist immer noch nicht in der Republik angekommen. Die Exekutive, nämlich Bundesregierung und Bundespräsident, sowie die Legislative, Bundestag und der Bundesrat der Landesexekutiven, sie alle stehen bis auf die Knochen blamiert da. Denn ein einzelner Bundestagsabgeordneter, Dr. Peter Gauweiler und sein Anwalt Professor Schachtschneider, sie stoppten nun mit einem Antrag in Karlsruhe auf einstweilige Anordnung gegen Präsident Horst Köhler dessen Unterschrift unter den EU-Vertrag. Bis auf die Knochen blamiert da, weil es Unrecht ist. Und dann heißt es noch bei Radio Utopie, Bundespräsident, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, sie alle arbeiten zurzeit an nichts anderem als an der Selbstenthebung, dem Sturz des Grundgesetzes und der Auflösung der Republik. Ist uns bewusst, wie ernst die Lage ist? Jetzt auch einmal rein politisch gesehen zunächst. Auf die christlichen Dimensionen komme ich noch zu sprechen. Ich habe unser gutes altes Grundgesetz mitgebracht, in meiner Schulfassung, die ich als Schüler schon hatte. Daraus einige Zitate und dann als Vergleich mal einige Zitate aus der neuen EU-Verfassung oder dem Vertrag der Verfassung. Ihr wisst, wenn ich Verfassung sage, meine ich den Vertrag. Das ist alles eine Wortglauberei letztendlich hier. Aber hier im Grundgesetz heißt es noch Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ist uns das bewusst, dass das noch drinsteht? Wir werden gleich sehen, wie es in der EU-Verfassung hier heißt. Dann Artikel 2, die Freiheitsrechte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Also auch die Glaubensfreiheit. Man muss gut jetzt mal behalten, was im Grundgesetz steht, im Vergleich. Ja. Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das ist die Meinungsfreiheit. Dann Artikel 6. Ehe und Familie. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Da ist natürlich noch die Ehe von Mann und Frau gemeint, nichts anderes. Noch, ja. Dann lese ich nur noch einen Artikel, 2, Artikel 16 Absatz 2, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Man höre nachher, was der europäische Haftbefehl dem gegenüber fordert. Und dann noch Artikel 20, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird in Wahlen und so weiter ausgeübt. Und dann heißt doch, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und Abschnitt 4, und das ist der Hauptabschnitt, warum Gauweiler klagt und klagen kann. Und das ist jetzt nämlich soweit, der Punkt ist jetzt erreicht. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Widerstandsrecht gegen die Selbstauflösung der Bundesrepublik und des Grundgesetzes. Soweit ist es jetzt. Höchste Alarmstufe. Nun einige Zitate dagegen, um zu sehen, was steht jetzt eigentlich in der Verfassung. Ich kann ja jetzt hier viel behaupten, ja, aber ich möchte deshalb einige Belege bringen. Ich hoffe, ihr habt so viel Aufmerksamkeit. Fragen können wir nachher stellen. Den letzten Satz aus dem Grundgesetz. Artikel 20, Vers 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also Grundgesetz, Artikel 20, Abschnitt 4. Und jetzt die sogenannte konsolidierte Fassung, also überarbeitete Fassung des Vertrags über die Europäische Union. Dazu einige Zitate. In der Präambel heißt es jetzt, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas. Gott kommt nicht vor, nur Religion. Was ist schon Religion? Religion hat nichts mit Gott zu tun. Sonst ist klar, der lebendige Gott ist keine Religion, christlicher Glaube. Es ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Religion ist was Selbstgemachtes, wo sich Menschen ihre eigenen Systeme der Selbsterlösung bauen. Deshalb dürfen wir auch nie sagen, andere Religionen. Wir glauben nicht religiös, sondern wir glauben an Gott als den Offenbarer, der seinen Sohn gesandt hat, uns zu erlösen. Dann Artikel 2, was sind denn die Werte dieser Europäischen Union? Die Werte, das ist ganz entscheidend. Und dafür kämpft die Union. Das heißt nachher, alle, die das ablehnen, müssen bekämpft werden. Ich werde es gleich noch bringen. Jetzt kommen die Werte. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Das sind also die Werte der Europäischen Union. Wer sich ein bisschen auskennt mit Geistesgeschichte, der weiß natürlich sofort, was da dahinter steht, die Aufklärungsphilosophie, der Auflösung einer absoluten Wahrheit. Eine absolute Wahrheit, sprich Offenbarung Gottes, gibt es nicht. Toleranz, Pluralismus, ja. Und dann die Nichtdiskriminierung. Darauf komme ich gleich noch zurück, was das auch für uns Christen schließlich dann bedeutet, nämlich Verfolgung, wenn wir Sünde noch Sünde nennen. Es wird also die absolute Wahrheit aufgelöst durch einen falschen Toleranzbegriff mit freimaurerischer Handschrift geschrieben und der schöpfungsmäßige Unterschied der Geschlechter wird auch beseitigt. Das heißt, die Gleichheit von von Frauen und Männern steht hier. Nicht die Gleichberechtigung. Man muss genau hinhören. Die Gleichheit. Artikel 2. Kannst du hier, wer es nicht glaubt, kannst du es nachlesen. Ist hier rausgerissen. Und habe hier auch noch eine komplette Fassung, die lasse ich nachher für die PBC da, kann niemand von euch dann mitnehmen. Ja, dann Artikel 3, Abschnitt 3, dann heißt es, die Europäische Union bekämpft, ja, man muss genau hören, was da für Worte stehen, bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. Allerdings, Klammer auf, nicht des ungeborenen Kindes. Darauf komme ich gleich noch zurück. Sie bekämpft es also, unter anderem durch europäischen Haftbefehl und entsprechende Gesetze. Ja, dann noch das Ziel der Europäischen Union. Es sind viele Ziele genannt, aber das Entscheidende habe ich entdeckt in Artikel 5 Abschnitt H. Artikel 5 Abschnitt H heißt es, das Ziel ist es, eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht. Habt ihr schon mal gehört von neuer Weltordnung? Globalisierung, alles eins, Europa nur als Vorstufe zur Welteinheit, wo sich dann mal der große, starke Mann triumphierend auf den Thron setzen kann. Die One-World-Ideologie. Und wir wissen auch, dass Hauptverfasser dieser EU-Verfassung ja Valéry Giscard d'Estaing ist und er ist bekanntlich Freimaurer in einem der höchsten Grade. Das ist die Handschrift, die hier zu erkennen ist. Deshalb darf auch nicht Gott vorkommen, sondern es muss alles in der Toleranz, der relativistischen Beliebigkeit bleiben und alles gleichgestellt werden. Es sind keine Unterschiede mehr wirklich da, obwohl gottgegebene Unterschiede da sind zwischen Mann und Frau. Gott sei Dank, sage ich mal. Wir wären ja schon längst ausgestorben, wenn das nicht so wäre. Ja, müsste ja jedem einleuchten. Aber jetzt kommen ein paar überraschende Stellen, weshalb übrigens auch die Linkspartei und andere dagegen geklagt haben. Was man gar nicht so vermutet hinter diesem toleranten Europa. Es kommt nämlich das andere Gesicht heraus, wenn wir weiterlesen, Artikel 42, Absatz 3. Man höre, da steht es, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Das heißt in Klammer Aufrüstung. Haben wir das schon mal gehabt? Und dann geht es weiter. Die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung ermittelt den operativen Bedarf und fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese Maßnahmen gegebenenfalls durch. Beteiligt sich an der Festsetzung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten. Artikel 42. Es kommt noch besser in Artikel 43. Da heißt es dann, die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung die Union auf zivile und militärische Mittel zurückgreifen kann, umfassen, und es hört sich zum Teil gut an, aber man höre genau hin, umfassen gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens und jetzt sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit all diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus beigetragen werden. Kommt uns das bekannt vor, wenn man über den Teich schaut? Ja, Europa soll genauso auch in diesen Terrorismusbekämpfung eingebunden werden. Das heißt, eine Eroberungspolitik ist damit verbunden, letztendlich. Und dann heißt der Außenminister neuerdings nicht mehr Außenminister der Europäischen Union. Nur etwas, was schon zusammengewachsen ist, kann sich ein Außenminister geben. Ja? Der heißt jetzt, und das ist ein interessanter Begriff, der richtig aus dem Rahmen fällt, der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Immer wieder kommt der Begriff vor. Der hohe Vertreter ist das, wird immer nur der hohe Vertreter genannt, dieser EU-Außenminister. Der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem politischen und sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen. Also Krieg, militärische Eingriffe und Todesstrafe wird auch wieder eingeführt. Das ist etwas kompliziert verklausuliert. Es heißt zwar, das hat Professor Schachtschneider sehr gut herausgearbeitet in seiner Klageschrift, in Artikel 2, Römisch 2, 62, des Verfassungsvertrags von 2005 steht zwar, niemand darf zum Tode verurteilt werden, aber Schachtschneider hat nachgewiesen, dass in den Erklärungen zu den Grundrechten mit dem Text der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, EMRK, dass diesen Grundrechten von 1950 die gleiche Verbindlichkeit eingeräumt wird durch verschiedene Protokolle im Anhang der Verfassung. Das heißt, über die Hintertür wird die Todesstrafe doch wieder eingeführt. Es ist ziemlich kompliziert, aber so arbeiten eben Juristen. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß das. Ja? Dass man sagt, aber wir haben ja hier die Klausel, diese Ermächtigung drinstehen. Und da heißt es nämlich, dass zunächst einmal, dass niemand zum Tode verurteilt oder hingerichtet werden darf, aber dann kommen Ausnahmen. Dann kommen die Ausnahmen, und zwar das erste bei Notwehr, das ist okay, und dann heißt es schon, um jemand rechtmäßig festzunehmen oder jemandem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern, kann man ihn auch erschießen. Und dann kann Todesstrafe eingeführt werden, um einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Schachtschneider schreibt dazu, dann hätte man bei Leipzig 1989, es wurde vorhin erwähnt, schießen dürfen. Ja, und das wird jetzt durch die Hintertür eingeschleust in dieser Verfassung. Ich kann es alles nur stichwortartig sagen. Wenn es interessiert, ich habe auch die Klage ja vollumfänglich hier dabei, ist alles ausführlich auch dargestellt. Nun, die Europäische Union soll zu einem eigenen Staatsgebilde werden, wie gesagt mit Außenminister, also ein Binnenstaat und alles gehört dazu, wie zu einem Koloss. Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit, wird deshalb in Artikel 47 auch abschließend festgestellt bei den Schlussbestimmungen. Und dann kommt das Ermächtigungsgesetz. Artikel 48 Absatz 2, muss genau hinhören, ihr wisst, was ein Ermächtigungsgesetz ist, dass man sich selber dann als Gremium mehr Macht einräumen kann. Das hat schon mal jemand gemacht. Ja. Man darf das ja nicht laut sagen. Ich sage es deshalb, spreche es deshalb auch nicht aus, aber man muss vorsichtig sein, ihr wisst ja, wie das ist. Aber jedenfalls, das Ermächtigungsgesetz lautet so: Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Zur Änderung der Verträge. Diese Verträge können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben. Also auch eine Ausdehnung der Zuständigkeiten. Ja, das ist der Satz. Diese Entwürfe werden vom Rat, dem Europäischen Rat übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Zur Kenntnis gebracht. Ein schreckliches Juristendeutsch, aber man kann es doch verstehen, denke ich. Wir dürfen es dann zur Kenntnis nehmen, wenn die Ermächtigung da ist. Dieser Vertrag über die Verfassung, Lissabonner Vertrag, ist ja zweigeteilt hauptsächlich. Zunächst in den Vertrag selber und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der wird nochmal neu nummeriert. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wo es mehr um die formalen Dinge geht, die verschiedenen Gremien und so weiter. Und da wird zunächst einmal unterschieden zwischen verschiedenen Zuständigkeiten. Wir haben ja gerade gehört von den Zuständigkeiten, worüber man also Macht ausüben kann. Versteht ihr? Und da wird unterschieden zwischen einer ausschließlichen Zuständigkeit und einer teilweisen Zuständigkeit. Artikel 2 dieses zweiten Teils des Verfassungsvertrags hier lautet Artikel 2, unter der Überschrift Arten und Bereiche der Zuständigkeit der Union, Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1, übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. Das ist also ausschließlich die Union. Und bei der geteilten Zuständigkeit ist es so, übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden, also beide, und verbindliche Rechtsakte erlassen. Aber jetzt kommt gleich die Einschränkung. Und wir sehen hier, dass die Union dann doch Vorrang hat, auch bei der geteilten Zuständigkeit hat die Union Vorrang, nämlich durch folgende Formulierung. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit, also insofern nur, das ist immer eine Beschränkung dieser Satz, dieses Wort, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Verstanden? Erst darf die Union alles machen, und erst wenn die nichts macht, dürfen die Staaten auch vielleicht dann das machen. Und was sind jetzt diese Zuständigkeiten? Ausschließliche Zuständigkeit bei der Union für folgende Bereiche: Zollunion, Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, Erhaltung der biologischen Meeresschätze, gemeinsame Handelspolitik, ganz großer Bereich, und auch bei internationalen Übereinkünften, so der Artikel 3 dieses Arbeitsverfassungsvertrags. Und die geteilten Zuständigkeiten, wo aber die Union auch Vorrang hat, und das ist das Gravierende jetzt, auf allen anderen Gebieten. Auf allen anderen Gebieten. Hier sind genannt in Artikel 4 Binnenmarkt, Sozialpolitik, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, transeuropäische Netze, Energie. Und jetzt der entscheidende Punkt, J, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Da haben Sie die Macht, ja, mit dem Justizapparat. Darum geht es, Europäischer Gerichtshof, Europäische Zentralbank, das ist, da laufen dann die Fäden zusammen. Und dann noch Punkt K, gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Aber vor allem Freiheit, Sicherheit und Recht, Justiz, Sicherheit, Polizei, ja, und Freiheit, Politik. Noch einige Zitate zur Ergänzung, Artikel 8 dieses zweiten Teils im Verfassungsvertrag. Auch hier heißt er nochmal, bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, heißt es jetzt hier. Und dann wiederum Artikel 10, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. Hier heißt es bekämpfen. Es gibt auch einen Artikel 16 über Kirchen und Weltanschauungen. Da heißt nur, die werden geachtet. Geachtet. Und in die tritt man in einem Dialog. Die versucht man zu überzeugen. Dann kann man die einen überzeugen, die anderen nicht. So wie man das in allen, ich sag's mal so, in allen Diktaturen versucht hat, auch in der DDR. Ja, gab es ja Religionsbeauftragte und so weiter. Und deshalb heißt in Artikel 17 wörtlich jetzt, die Union achtet, mehr nicht, sie achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen und beeinträchtigt ihn nicht, den Status. Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen. Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog. Ist also ein Gespräch, um auch hier politisch einzuwirken. Jetzt komme ich so langsam zum europäischen Haftbefehl. Das ist eine Sache, die uns besonders berührt. Zunächst mal die entsprechenden Paragraphen. Artikel 67 Absatz 3. Hier heißt es nun ganz deutlich, die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, wobei unter Rassismus alles gefasst wird, auch Homophobie und so weiter. Also wenn man die Homosexualität ablehnt, es wird alles unter den Begriff gefasst. Ja. Sie wirkt darauf hin, zur Verhütung dieser Dinge, zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zuständigen Behörden, sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn dann jemand verfolgt wird aus diesen Gründen, dann kann auch seine Gelder eingefroren werden. Artikel 75 heißt es dann, sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikel 67 in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und damit verbundener Aktivitäten zu verwirklichen, schaffen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen einen Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, deren Eigentümer oder Besitzer natürliche oder juristische Personen, Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten sind. Könnte zum Beispiel auch die PwC treffen, dass ihre Gelder eingefroren werden, weil sie gewisse unpopuläre Politikbereiche anders sieht. Ja. Nur mal als Beispiel. Und was ist eigentlich der europäische Haftbefehl? Kommt auch in der Klageschrift hier vor. Es ist so, dass diese Diskriminierungen, die genannt sind, etwa wegen Weltanschauung, Religion, wenn man etwa Kritisches über Islam sagt oder Kritisches über unbiblische sexuelle Orientierungen, dass das zum Beispiel in Schweden schon strafbar ist, bei uns auch teilweise bereits. Brüssel wollte noch schärfere Fassung. Aber man hat es hier durch Einspruch der CDU-Parteien und anderer etwas abgemildert in unserem Lande noch. Aber dieser europäische Haftbefehl heißt eben, dass selbst wenn es in Deutschland selber nicht strafbar ist, ich an ein anderes Land, wo es schon unter Strafbestand steht, ausgeliefert werden kann. Deshalb war auch ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das ja demnächst wohl entmachtet wird, wenn es sich nicht selber schützt durch den Stopp dieser Verfassung, war ein Verfahren und das Ergebnis war, Gott sei Dank noch, dass ein Deutscher nicht an das Ausland ausgeliefert werden darf. Sonst wäre ich vielleicht jetzt schon in Schweden in einem Gefängnis, ja, sag's mal so deutlich, damit ihr versteht. Denn da gibt es 4 Jahre Gefängnis für entsprechende diskriminierende Aussagen. Die Frage ist natürlich, wo fängt Diskriminierung an? Und es fängt heute schon so an, wenn man die Bibel zitiert. So weit gehen sie schon. Römer 1, 1. Korinther 6, 3. Mose 18, ja, wo überall diese Stellen stehen über sexuelle Abartigkeiten. Wenn man das auch schon nur für heute verbindlich erklärt, das ist strafbar. Denn man kann es historisch sehen, zur Zeit Moses vielleicht, aber heute darf das nicht mehr gesagt werden. So also der schwedische Justizminister schon vor einigen Jahren. Aber noch schlimmer, dieser noch schützt uns ja dieses Urteil des Verfassungsgerichts. Aber wenn das Verfassungsgericht nichts mehr zu sagen hat, wenn der Europäische Gerichtshof dann nur noch Recht zu sprechen hat oder Unrecht, wie auch immer, dann ist dieser Schutz weg. Ja? Versteht ihr? Wer wird dann noch deutlich predigen? Hoffentlich viele. Und diese Straftat, in Anführungsstrichen, es gibt natürlich echte Straftaten, das ist jetzt kein Thema, ja, ist klar. Aber es geht um so Dinge, die die Bibel Sünde nennt und Irrlehre. Das kann dann europaweit geahndet und verfolgt werden. Und man kann dann in einem Land eingesperrt werden, ausgeliefert werden dorthin, wenn das Gesetz hier fallen sollte, das uns noch schützt, wo man gar keine Sprache kennt, wo man sich keinen Anwalt nehmen kann, zumal ja auch die Gelder dann eingefroren werden können. Man kann praktisch nichts tun. Man ist dann wehrlos ausgeliefert. Und es genügt sogar schon die bloße Beschuldigung seitens eines Staates oder missliebiger Verleumder. Das sind unglaubliche Dinge, wo man noch vor wenigen Jahren gedacht hätte, das sind ja Horrorgeschichten, die man sich gar nicht vorstellen kann, aber soweit sind wir jetzt heute schon in Europa. Der Herausgeber von Topic, Ulrich Skambrax, hat in einem Artikel über den europäischen Haftbefehl Folgendes geschrieben. Er sagt, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung ihrer Untertanen. Das heißt, man erklärt jeden zum Verbrecher, dann kann man jeden Ding festmachen. So hat man es früher im Osten gemacht, in anderen Ländern in psychiatrische Kliniken gesteckt, wenn sie nicht systemkonform waren. Sind wir auf dem Weg dorthin? Hier ist Licht im Osten, ich weiß nicht, ob jemand hier ist. Das wäre auch ein Thema für solche Organisationen, solange es noch nicht zu spät ist. Und dann sagt noch Scampax, aus dieser Perspektive betrachtet ist es wichtig, darüber nachzudenken, welches Instrument mit dem europäischen Haftbefehl eigentlich geschaffen wurde. Zur Bekämpfung von Terroristen und Kriminellen mag es wirkungsvoll sein und ist deshalb sehr zu begrüßen. Aber mit dem Haftbefehl könnten auch missliebige EU-Bürger aller Art, mit zweifelhaften Anschuldigungen schnell verhaftet und weggeschlossen werden. Gerade der Diskriminierungsvorwurf lässt sich gut dazu instrumentalisieren, also missbrauchen. Zitat Ende. Und nicht nur gegen missliebige Bürger, auch gegen nicht ins System passende und nicht zahlungskräftig genug seiende Staaten sind drakonische Maßnahmen in der im Verfassungsvertrag enthalten. Und zwar findet sich das in Artikel 126 des Arbeitsvertrags zur Verfassung. Da heißt es in Abschnitt 11, solange ein Mitgliedstaat einen Beschluss nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwenden. Es geht um Defizite, ja. Das haben wir in Deutschland auch schon erlebt. Wenn da ein Defizit ist, was nicht übereinstimmt mit der gesamten EU-Bilanz, dann werden Strafen verhängt von der Zentralstelle in Brüssel. Wurde auch schon unserer Regierung Strafe angedroht, wohl auch schon bezahlt, wohl zum Teil, ich weiß nicht genau. Jedenfalls steht das hier alles in dem Verfassungsvertrag. Da heißt es dann auch unter Abschnitt 11, Geldbußen in angemessener Höhe können verhängt werden. An Staaten, ganze Staaten. Das geschieht ja auch laufend. Wenn ihr Nachrichten hört, ja, seht ihr ja, was da alles schon läuft. Und die Europäische Zentralbank, so heißt es in Artikel 132, ist befugt, ich zitiere wörtlich, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen mit Geldbußen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen. Europäische Zentralbank. Also alles zentralisiert, auch der Geldfluss und die Strafandrohung, wenn ein Unternehmen nicht genug erwirtschaftet. Ich möchte jetzt langsam diese Vertragszitate zum Ende bringen, aber es ist so viel, man hat es wahrscheinlich noch nie gelesen. Wer hat es schon mal gelesen, jetzt von Ihnen oder von euch? Ja, so wie es ist, soll keiner kennen. Und wenn man das Ding kauft, wisst ihr, was es kostet? 58 Euro unten runter, hier, nachlesen. Ich habe es umsonst gekriegt als Presseorgan, Zeitjournal, ja, gehen wir ja raus, angerufen, Zeitschrift, und da haben sie es geschickt, sogar doppelt, das war sehr nett, aber 58 Euro für einen Normalbürger. Dass möglichst keiner lesen soll. So kann ich das nur interpretieren. Sonst wird man das doch jedem geben. Ne? Ja, was geschieht hier mit uns? Und dann, es ist aber jetzt nicht nur EU, sondern Artikel 220 sagt nochmal ganz klar wörtlich, die Union, Europäische Union, betreibt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit wem? Mit den Organen der Vereinten Nationen. Da wissen wir ja, was da kommt. Diese Welteinheitsregierung. Und die Durchführung dieses Artikels obliegt wieder wem? Niemand anderem als dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Manche Dinge kann ich hier nur andeuten. Artikel 222 werden nochmal die militärischen Mittel beschrieben. Und interessant ist aber im Protokoll, im Anhang, Protokoll Nummer 10, wann diese Aufrüstung schon so weit gediehen sein soll. Dieser Zeitpunkt, der hier genannt wird. Das hat mich überrascht, dass es so deutlich drin steht. Da heißt es nämlich, spätestens 2010 über die Fähigkeit zu verfügen, entweder als nationales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbänden bewaffnete Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht genommenen Missionen ausgerichtet sind, taktisch als Gefechtsverband konzipiert sind und über Unterstützung unter anderem für Transport und Logistik verfügen und fähig sind, innerhalb von 5 bis 30 Tagen Missionen nach Artikel 43 des Vertrags aufzunehmen, um insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Nationen nachzukommen und so weiter. Also ganz klar, militärische Supermacht, Europa muss also auch damit Hand in Hand gehen. Vielleicht denken manche auch da an Sacharja 12 und 14, was sich da findet, dass einmal alle Völker gegen Israel, gegen Jerusalem marschieren werden. Und noch eins, der Vorrang des EU-Rechts wird auch betont, wer es nachlesen will, auf Seite 344 des Verfassungsvertrags. Da heißt es, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts, EU-Rechts, müsste man jetzt sagen, einer der Grundpfeiler des Gemeinschaftsrechts. Nun also diese Klageschrift, darauf möchte ich auch eingehen. Ich hoffe, ihr habt noch Luft, geht es noch ein bisschen? Also diese Klage, was hat der Professor Schachtschneider dazu gesagt? Organklage, Verfassungsbeschwerde, Antrag auf andere Abhilfe, Antrag auf einstweilige Anordnung des Mitglieds des Deutschen Bundestages, bayerischer Staatsminister AD Dr. Peter Gauweiler, gegen den Deutschen Bundestag, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, und die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung, diese vertreten durch den Bundeskanzler. Die Klage wurde bereits gegen den Maastricht-Vertrag schon mal erhoben in den 90er Jahren, dann 2005 gegen die Verfassung und jetzt wiederum gegen den Verfassungsvertrag. Also immer wieder haben sie in die gleiche Richtung argumentiert, und zwar, was ist der Hauptvorwurf an dieses Gesetz oder an diese Gesetzesbestrebungen? Ich zitiere am besten einfach hier aus Seite 4. Da schreibt Professor Schachtschneider, das Zustimmungsgesetz Deutschlands zur Europäischen Union, das Zustimmungsgesetz ist verfassungswidrig, weil es die grundgesetzlichen Strukturprinzipien der Bundesrepublik Deutschland, die in Artikel 20 des Grundgesetzes niedergelegt sind, vor allem das demokratische Prinzip, aber auch das Sozialprinzip, das Bundesstaatsprinzip und vor allem das Rechtsstaatsprinzip verletzt. Und deshalb, weil dieser Verfassungsvertrag gegen das Grundgesetz verstößt, hat er Klage erhoben gemäß Artikel 20 Absatz 1 und 2 Grundgesetz und weiterer Abschnitte. Das führt jetzt zu weit für die Nichtjuristen. Er wirft also vor, kurzum gesagt, dass das Volk nicht gefragt wurde. Wenn das Grundgesetz abgeschafft werden sollte und wir wirklich eine europäische Verfassung akzeptieren sollten, dann müsste das Volk darüber entscheiden und nicht die Regierung. Denn er sagt hier, ich lese mal wörtlich vor, das ist französisch hier, der pouvoir constitué darf nicht mit den existenziellen Aufgaben des pouvoir constituant befasst werden. Das heißt zu Deutsch, das konstituierte Organ, die konstituierte Macht, also die Regierung, die gewählt wurde vom Volk, darf nicht die Aufgabe des Volkes selber übernehmen, nämlich zu entscheiden, ob das Grundgesetz aufgelöst werden darf. Denn es kann nur durch eine Volksabstimmung geschehen. Und genau das wird uns verweigert und wird auch vielen anderen verweigert. Also es wäre zu fordern, auch von der PwC, ein Referendum zu beantragen, dass wir wie die Iren abstimmen dürfen, ob wir in diese so gestaltete EU hinein wollen oder nicht. Und dann müssten aber auch beide Seiten gleichberechtigt dargestellt werden dürfen in der Öffentlichkeit. Ja, das wäre eine erste politisch wichtige Forderung, damit wir nicht unser Grundgesetz einbüßen gegen eine Verfassung, wo Gott keinen Bezug mehr hat und wo wirklich diktatorische Dinge am Horizont auftauchen. Er sagt also, das Zustimmungsgesetz ist darüber hinaus staatswidrig, weil der Verfassungsvertrag die existenzielle Staatlichkeit Deutschlands weitestgehend zugunsten einer existenziellen Staatlichkeit der Europäischen Union einschränkt. Die Politik kann dann nicht mehr von den nationalen Parlamenten verantwortet werden, weil das demokratierechtlich notwendige Prinzip der begrenzten Ermächtigung endgültig verlassen ist. Es ist jetzt eine Totalermächtigung, keine begrenzte Ermächtigung. Das war ja noch zu tolerieren, Wirtschaftsgemeinschaft, haben alles noch mitgemacht. Aber jetzt geht es um das Zentrale, ja, um Recht und Gesetz und die Grundlagen unseres Staates. Dass die nicht ausgeliefert werden können an eine Bürokratiebehörde, die nur von Regierungshäuptern noch Entscheidungen trifft, aber nicht mehr durch Entscheidungen von der Basis her. Ich muss immer wieder sagen, die Schweiz, auch bei aller Kritik, hat ein viel demokratischeres System als wir. Da kann immerhin noch über viele Fragen abgestimmt werden. Warum bei uns nicht? Wäre vielleicht auch ein Vorschlag, ein konkreter politischer Vorschlag, den etwa eine Partei wie die PBC einbringen könnte. Dass wir wirklich Volksabstimmungen bekommen. Vielleicht wäre jetzt gerade der Punkt, angesichts dieser grundlegenden Entscheidung, die ansteht, auch kleinere Entscheidungen zuzulassen. Versteht ihr? Auch kleinere Entscheidungen über Fragen wie Gottesbezug in der Verfassung. Ja gut, darüber sollte man an sich nicht abstimmen. Das sollte normalerweise so bleiben. Ja? Auch wenn es oft nur auf dem Papier steht, ist schon klar. Aber immerhin steht es noch da. Aber über viele Fragen, die uns bewegen, etwa auch Homo-Ehe in den USA, wurde in verschiedenen Bundesstaaten darüber entschieden und es wurde unterschiedlich dann gehandhabt nach der Entscheidung, die ausfiel. Ich will nicht behaupten, dass die Mehrheit immer gemäß der Bibel abstimmt. Das dürfen wir nicht verwechseln. Möchte ich an der Stelle ganz klar sagen. Aber doch ist es undemokratisch, wenn das Volk gar nichts sagen kann in einem Land. Das wäre das Allererste, was da sein müsste. Wir wollen natürlich keine Anarchie, das auch nicht. Aber es kann auch nicht so gehen, dass solche gravierenden Dinge über die Köpfe hinweg hinter verschlossenen Türen entschieden werden. Wo es auch um geistliche Dimensionen geht, gerade auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung. Ich möchte an der Stelle sagen, ich diskriminiere niemand, wenn ich Sünde Sünde nenne, sondern ich zitiere Gottes Wort, um dem Menschen zu helfen, um ihn zur Liebe Jesu hinzuführen, der auch heilt, der vergibt und der zur Umkehr anleitet. Der Herr Jesus kann auch solche Dinge, solche Menschen heilen, die falsche Dinge tun, die in Sünde noch leben und dass sie umkehren dürfen und ihr Leben erneuern lassen, jeden Tag neu. Noch ein Zitat von Schachtschneider. Entschuldigung, wenn ich mich da ein bisschen hinter Zitaten verschanze, ja, aber es ist einfach, für mich war das wie eine Enthüllung, wo ich das gelesen habe zum ersten Mal. Ich habe wochenlang diese Dinge jetzt studiert und ich bin von einem Schock in den anderen gekommen, was da alles schon gelaufen ist. Ich habe es auch nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Da heißt es bei Schachtschneider dann, der Deutsche Bundestag darf keine Gesetze geben und auch nicht durch Gesetzverträgen zustimmen, die seine Befugnisse überschreiten. Jedenfalls nicht, wenn diese Gesetze oder Verträge dazu beitragen, den Staat, der das Grundgesetz verfasst hat, aufzuheben oder wesentlich in seiner existenziellen Staatlichkeit einzuschränken. Eine solche Gesetzgebung verletzt nicht nur den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die freiheitliche demokratische Grundordnung Deutschlands, also die Ordnung des Artikel 20 des Grundgesetzes. Dadurch wird die Widerstandslage nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz geschaffen. Was wir vorhin nochmal auf Nachfrage zweimal zitiert haben, die Widerstandslage. Und als Beispiele bringt er dann eben, dass jetzt die Rechtsprechungsgewalt des Europäischen Gerichtshofs immer stärker wurde, die Europäische Staatsanwaltschaft, Europäischer Haftbefehl, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, einschließlich der Militarisierung der Europäischen Union, einschließlich Todesstrafe. Ein anderes Gutachten von Professor Dr. Dietrich Murswig, Professor für Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht am Institut für Öffentliches Recht der Universität Freiburg, im Mai 2008 auch beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Er bringt die Dinge ebenfalls sehr gut auf den Punkt. Ja, gerne. Und zwar, ja, Moment bitte. Mal kurz. Ich möchte ja jetzt nicht nur kritisch beleuchten, wir wollen auch Alternativen aufzeigen, ihr versteht. Und da ist eine Alternative, was das Bundesverfassungsgericht bereits beim Maastricht-Prozess 1992-93 entschieden hat, wo es ja auch schon um die Vorbereitung des Euro ging und die Währungsunion und so weiter, Maastricht, manche erinnern sich. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht auch aufgrund einer Klage hin von, ich glaube, Peter Brunner war es damals, auch mit Hilfe von Professor Schachtschneider, der ja da schon Experte ist, und die Bundesverfassungsrichter nehmen ihn ernst, ja, wir sehen das ja, es ist ja nicht irgendjemand, der da die Dinge auf den Punkt bringt. Da hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Mindestanforderungen beschrieben, die erfüllt sein müssen von der Europäischen Union. Und das sind folgende, aber genau diese sind jetzt nicht mehr erfüllt. Erstens, die Europäische Union kann keinen eigenen Staat begründen, sondern nur einen Staatenverbund. Das ist ein Unterschied. Ja? Kein eigener Staat. Jetzt wird sie zum Staat, will zum Staat sich monstern sozusagen. Nicht? Mausern kann man ja nicht mehr sagen. Sich monstern. Neuer Begriff erfunden. Okay. Das zweite ist, sie sollte auf eine Wirtschaftsgemeinschaft beschränkt bleiben. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist nicht mehr der Fall. Jetzt ist eine in jeder Hinsicht Gemeinschaft, wird erstrebt, vor allem auch juristisch. Drittens sollten die Mitgliedstaaten Herren der Verträge bleiben. Jetzt aber werden sie entmachtet. Wir haben gehört, Unionsrecht hat Vorrang vor Nationsrecht. Ja? Nation hat nichts mehr zu sagen, wenn das jetzt durchkommt beim Verfassungsgericht. Ist wirklich spannend, weil die Richter ja über sich selber auch entscheiden. Und über die Auflösung von allem jetzt. Herren der Verträge ist nicht mehr der Fall. Viertens, sollte die Europäische Union nur begrenzte Zuständigkeiten erhalten nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Im Einzelfalle, da und dort. Aber jetzt kommt die Gesamtermächtigung. Totale Ermächtigung. Und schließlich, fünftens, sollte die Union die Souveränität der Staaten insofern wahren, dass sie das Recht zum Austritt haben. Das hat man jetzt reingeschrieben, interessanterweise. Das Recht zum Austritt. Aber das ist utopisch, liebe Freunde. Wenn ein Staat austritt, dann wird er von allen beschnitten, boykottiert, wirtschaftlich kaputt gemacht. Wir sehen, wie die Schweiz Stück für Stück schon weichgeklopft wird wirtschaftlich. Ja. Aber immerhin haben sie es reingeschrieben, wollen wir zugute halten. Ja, okay. Und, jetzt kommt so ein komischer juristischer Begriff, den habe ich lange nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich ihn inzwischen. Die Union sollte keine Kompetenz haben. Juristischer Begriff, was heißt das? Ja, Kompetenz heißt, die Kompetenz, um Kompetenzen zu erlassen. Ja, versteht ihr? Kompetent heißt, ich bin zuständig, die Zuständigkeit, darum geht's. Jetzt hat aber die Union die Zuständigkeit, um Zuständigkeiten zu erlassen, um immer mehr Zuständigkeiten an sich zu reißen, laut diesem Verfassungsvertrag. Und schließlich sollte das Subsidiaritätsprinzip, ist auch so ein Begriff, begrenzt bleiben, was aber auch nur noch teilweise der Fall ist in der neuen Verfassung, Verfassungsvertrag. Ja, und so schreibt der Professor, der Name ist kompliziert, Murswig, kann auch nicht aussprechen, schreibt sich Murswig, ja, M-U-R-S-W-I-E-K, wer es im Internet vielleicht nachlesen will, steht alles im Internet. Wenn ihr den Namen eingebt, Schachtschneider, Gauweiler, findet ihr viel, und Verfassungsklage und so weiter, all diese Dinge, da könnt ihr das, eine ganze Klage auch ausdrucken, ja, und wer das mal ausführlich lesen will. Jedenfalls sagt er dann auch, dass jetzt die Europäische Union in Kerngebiete der Staatlichkeit vorgedrungen ist, dass sie quasi staatlichen Charakter erstrebt, dass die Rechtsetzung so ist, dass sie sich selbst ihre Kompetenzen erweitert mit Hilfe der Flexibilitätsklausel. Die Flexibilitätsklausel, habe ich schon mal eine zitiert, es gibt noch eine weitere, Artikel 352, das Ermächtigungsgesetz, da heißt auch nochmal, erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Also die nationalen Regierungen haben da auch wiederum nichts zu sagen. Da wird es dann zur Kenntnis gegeben. Und eins ist noch interessant, dass jetzt Gesetze durchgebracht werden können, die in Deutschland eben nicht durchzubringen wären, über die Schiene Europäische Union. Man nennt das in der Juristensprache Spiel über die Bande. Also über die Bande. Das hat Murswig meisterhaft hier beschrieben, wie das dann abläuft. Und zwar, er sagt, diese Verlagerung von Rechtsetzungskompetenzen nach Brüssel verschafft zugleich der Bundesregierung gegenüber dem Parlament eine übermächtige Stellung. Das heißt, das deutsche Parlament wird nicht mehr unbedingt gefragt, sondern die Regierung kann jetzt zusammen mit Brüssel dann entscheiden. Und zwar läuft das so, wenn ein Minister der Regierung in Deutschland eine von ihm gewünschte Regelung nicht durchsetzen kann, regt er bei der EU-Kommission den Erlass einer entsprechenden europäischen Richtlinie an. Wenn er sich mit seinen europäischen Fachkollegen, den anderen Ministern, einigt in der Ministerkonferenz, beschließen diese eine EU-Richtlinie, die ohne großen Widerstand durch die Entscheidungsprozeduren läuft und die von der nationalen Öffentlichkeit, einschließlich des nationalen Parlaments, etwa auch in Deutschland, erst dann richtig wahrgenommen wird, wenn sie bereits in Kraft ist. Ja. Spiel über die Bande. Politik, ja. Muss nicht alles schmutzig sein in der Politik. Aber wir sehen, es ist doch vieles so, wie man manchmal meint. Ja, und die Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht droht zu entfallen. Ich habe auf der Rückseite meines Buches auch ein Zitat von keinem Geringeren als Roman Herzog. Wer weiß, wer das ist? Ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts und dazu noch ehemaliger Bundespräsident. Und er ist heute, obwohl er mitgewirkt hat an der EU-Verfassung, einer der schärfsten Kritiker derselben. Warum? Er sagt, und das stand nicht irgendwo, sondern in der Zeitung Die Welt, und zwar am Nummer 2 vom 14. Januar 2007, große Überschrift über zwei große Seiten: Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Hat er rechtzeitig noch erkannt und warnt jetzt, aber wer wird noch auf ihn hören, ja? Gauweiler und ein paar jetzt von der Linkspartei, interessanterweise, PBC hoffentlich auch und andere, die vielleicht auch jetzt da sich initiieren. Aber jedenfalls, er hat es noch erkannt und er sagt weiter: Eine intransparente, komplexe und verflochtene Mammutinstitution ist entstanden, die immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht. Eine Zentralisierung aller Zuständigkeiten. Und das ist ungesund. Und das kann wirklich, wenn der entsprechende Mann, die entsprechende Frau, wie auch immer, sich an die Spitze setzt, sehr schnell zur Diktatur führen. Das wissen wir um diese Gefahr. Bereits der Philosoph Immanuel Kant hatte gewarnt vor dem Großstaat. Der Großstaat, ja, ist nicht mehr kontrollierbar, durch wen auch. Und es gibt keinen Ausweg mehr in neutrale Staaten. Wollten ja schon viele erstreben, diesen Großstaat. Und dann, jetzt kommen wir noch abschließend zu der christlichen Frage, ja, Europa ohne Gott, atheistischer Humanismus, so wie man die Präambel lesen, man darf Sünde nicht mehr Sünde nennen, Irrlehre nicht mehr Irrlehre. In Deutschland gibt es ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG abgekürzt, an sich das Antidiskriminierungsgesetz. Und wie schon erwähnt, da wurde manches abgemildert gegenüber den Forderungen aus Brüssel. Aber wie lange noch wird, wenn der Europäische Gerichtshof dann recht spricht, das dann entsprechend verschärft? Das ist zu erwarten, ist an sich gar nicht anders vorzustellen. Da haben wir keine Ausnahmeregelungen mehr für die Kirchen. Nicht? Wie hier noch, dass sie Pfarrer einstellen dürfen, die keine Moslems sind. Ja, das hat man noch reingeschrieben. Jetzt nicht so wörtlich, aber vom Sinn her. Versteht? Aber jetzt schon kriegt man Probleme, wenn man jemanden ablehnt wegen seiner sexuellen Orientierung. Und deshalb haben sogar, man muss es leider sagen, die Landeskirchen, bei Freikirchen weiß ich jetzt nicht genau, Empfehlungen herausgegeben für AGG-konformes Verhalten. Ich kenne Leute, die deshalb ausgetreten sind, weil sie es nicht unterschreiben wollten. Alle Pfarrer und Mitarbeiter, soweit ich weiß, mussten das unterschreiben. Auch hier in Korntal wahrscheinlich. Ja, dass sie niemanden diskriminieren. Dieses Gesetz respektieren. Es ist doch seltsam, dass ein Gesetz, es gibt ja viele Gesetze, aber dass bei diesem Gesetz jeder unterschreiben muss. Das ist fast schon wie das Mahlzeichen. Entschuldigung, wenn ich das hier sage. Merkt ihr, wie weit das ist? Und wir freuen uns ja, wenn der Herr bald wiederkommt. Ja, ganz klar, es läuft immer mehr darauf hinzu, auf diese Entwicklungen. Und ja, wer nicht mitmacht, der grenzt sich aus und fällt unangenehm auf. Ich weiß noch, wie mir eine kirchliche Mitarbeiterin ihr Leid geklagt hat. Haben Sie schon gewusst, was wir da unterschreiben sollen? Dieses Antidiskriminierungsgesetz, kann ich denn das machen? Ja, ich habe gesagt, prüfen Sie es vor Gott und Ihrem Gewissen. Ich verurteile niemand, ja, aber ihr versteht mich recht, es ist ziemlich drastisch, was da alles läuft schon. Es ist kein Zufall, ich habe auch hier zitiert aus der homosexuellen Agenda in den USA. Janet Folger hat ein Buch geschrieben, The Criminalization of Christianity, die Kriminalisierung des Christentums. In den USA ein Bestseller noch, ja. Kanada ist es schon viel schlimmer, viele meinen, sie müssten da auswandern jetzt ins Goldene Land, aber das sind die Gesetze schon viel, viel schlimmer. Ich sage es überall, wo ich nur wandern kann, noch rechtzeitig. Aber viele hören trotzdem nicht drauf. Aber jedenfalls schreibt Janet Folger, das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Es geht nicht nur um gewisse Freiheiten, sondern wirklich, man sieht da die Feinde, weil in der Bibel das so drinsteht, und will diese Leute kriminalisieren. Siehe Christiwell, ja, Christiwell in Bremen. Bin kein Freund von allem, was da gelaufen ist. So diese Spaßunterhaltungs-Evangelium zum Teil. Aber man hat sogar da noch dagegen gekämpft. Ja. Und dann hat man sofort eingeknickt, weil man Gelder halt bekommen hat. Leider, 250.000 vom Staat abhängig. Und hat dann dieses Homo-Heilungsseminar, wie es dann polemisch bezeichnet wurde, gestrichen. Größte Fehler, weil jetzt sehen Sie, ja, diese Christen, die geben ja so schnell nach. Wir können immer weiteres Terrain erobern. Immer weiteres Terrain. Und das ist ein strategischer Plan. Kriminalisierung des Christentums. Und in dieser homosexuellen Agenda, bereits 1993 verabschiedet, in Washington, in USA, bei einem schwulen Stolzmarsch, Gay Pride March. In Stuttgart findet sie auch schon statt, wisst ja. Da heißt es, alle Sodomie-Gesetze sollen aufgehoben werden. Die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden. Homosexuelle Erziehungsprogramme auf allen Ebenen, auch schon in Schulen und Kindergärten. Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden. Für alle, unabhängig vom Alter. Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Und dann der entscheidende Punkt. Religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Das ist also der Plan, die Handlungsanweisung, und das marschiert durch die Institutionen, wie man von den 68ern wissen. Jetzt ist gerade Jubiläum, 40 Jahre 68er, viele laufen diesem T-Shirt rum, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, 1968. Es ist kein Ruhmesblatt, das war der Abfall. Israel, die Altstadt wurde wieder erobert, die Zeit der Nationen ging zu Ende und das Heil geht wieder zu Israel, so langsam über jetzt, und die Nationen, die Zeit der Nationen geht langsam dem Ende entgegen. Und der Glaubensabfall nimmt zu, und in dieser Zeit ist diese große Stufe des Glaubensabfalls eingetreten, was jetzt bis in die höchsten Stufen und Gesetze hinein sich entwickelt. Gerade heute kam eine Pressemeldung, Südafrika, weltweit kommt diese Sache, Kirche muss sich bei Homosexuellem entschuldigen. Die hatten Mitarbeiter entlassen, weil sie sagte, das passt nicht zu unserem biblischen Verständnis. Und jetzt müssen sie 7.700 Euro umgerechnet Schmerzensgeld zahlen. Laut dem obersten Gerichtshof in Pretoria, Südafrika. Nur ein Beispiel aus anderen Ländern. Ich habe hier auch Beispiele aus Kanada, England, Schweden und so weiter genannt. Ja. Verteile es noch, solange es noch möglich ist, auch an andere, die das nicht glauben wollen. Noch können wir uns wehren. Und jetzt ist auch gekommen die Meldung, Schulbuch gegen christliche Fundamentalisten, ein Schulbuch von einem 25-jährigen Mann geschrieben, ein Katholik, ja, aber schreibt hier gegen christliche Fundamentalisten unter dem Untertitel Informationen, Abgründe, Arbeitsmaterialien. Abgründe. Ja. Und dann werden friedliebende Christen, die die Feindesliebe unseres Herrn Jesus ernst nehmen, liebet eure Feinde, in einen Topf geworfen mit bombenwerfenden Islamisten. Das ist die Strategie, und deshalb werden wir als Terroristen eingestuft, obwohl wir gar keine sind. Das ist ja das Gemeine, ja, in solchen Werken. Da heißt es wörtlich in diesem Schulbuch, zwar kämpfen christliche Fundamentalisten weniger mit Waffen, sondern eher mit Worten, aber ihre Aktionen können für eine Gesellschaft gefährlich werden. Gefährlich. Genau wie die Urchristen, die als Feinde des Römischen Reiches dargestellt wurden und wollten nur die Liebe Jesu verkündigen. Ja. Es ist der Diabolos, der hier alles verdreht. Robert Müller war 30 Jahre Vizesekretär der Vereinten Nationen und ein New Age-Anhänger, Esoteriker höchsten Grades. Und er hat die One-World-Regierung und die One-World-Religion verkündet, eine Welt. Und er hat gesagt, mein Traum ist es, eine riesige Allianz zwischen allen Hauptreligionen dieser Welt und den Vereinten Nationen aufzubauen. Und dann wörtlich, Entschuldigung, wenn ich das so zitiere, da ist nur ein kleines Problem, sagt Müller, das sind diese verdammten Christen. Und weiter sagt er, Friede wird nur entstehen durch die Zähmung des Fundamentalismus. Und liebe Freunde, das geht heute schon mitten durch die evangelikale Bewegung hindurch. Sie haben es erreicht, dass wir eine Spaltung haben zwischen modernen Evangelikalen, die sagen, man muss die Bibel nicht mehr in allem wörtlich nehmen, und den Konservativ-Evangelikalen, die dann als die Fundamentalisten ausgegrenzt werden. Diese Not haben wir mitten in unserem evangelikalen Lager. Und jetzt noch zwei Beweise, warum der Europarat genau in diese antichristliche Richtung geht. Wer es bisher nicht geglaubt hat, kriegt jetzt die Beweise. Das erste ist die Erklärung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vom 4. Oktober 2007 unter der Überschrift Die Gefahren des Kreationismus in der Erziehung. Was ist Kreationismus? Schöpfungslehre, biblische Schöpfungslehre, dass die Welt so entstanden ist, wie es die Bibel sagt. Und da heißt es, ich zitiere wörtlich, wenn wir nicht aufpassen, könnte der Kreationismus eine Bedrohung für die Menschenrechte werden. Und weiter heißt es, die Theorie der Evolution ist gegründet auf Fakten. Die Evolutionslehre zu verleugnen, kann ernsthafte Konsequenzen haben für die Entwicklung unserer Gesellschaften. Der Krieg gegen die Evolutionstheorie und ihre Vertreter gründet sich meistens in Formen von religiösem Extremismus, der eng verbunden ist mit extremen rechtsradikalen politischen Bewegungen. Also ich habe noch nie NPD gewählt, ja, aber genau in dieser Ecke stehen wir jetzt, erstaunlicherweise. Ich darf mal sagen, ganz unbescheiden, ich habe zum Beispiel israelitische Nationalhymne übersetzt für den Verlag Gerd Medien und viele Israeliter damals. Also man kann mich alles andere als ein Nazi bezeichnen. Aber in diese Ecke werden wir gedrängt. Ist das nicht grausam, diese Ungerechtigkeit und diese Polemik? Wer tut das? Wer steckt da eigentlich dahinter? Nicht? Wer steckt dahinter? Also das ist nicht irgendwer, sondern das ist eine offizielle Erklärung, eine Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und jetzt ganz, und noch später, einige Zeit später, das andere war ja 2007, einige Monate später, Abtreibung als Menschenrecht von der gleichen Versammlung. Gerade heute lag in IDEA eine Unterschriftenliste bei. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Empfehle ich sehr, sich da zu beteiligen. Stiftung Ja zum Leben, europäische Petition für das Leben und die Würde des Menschen. Sie sagen, und sie fordern hier genau das, was die Europäische Union nicht will, nämlich, sie sagen, die Ehe zu fördern zwischen Mann und Frau und eben das Recht auf Leben von der natürlichen Geburt bis zum natürlichen Tod zu schützen. Ja, das ungeborene Kind. Genau das fehlt ja leider in der Europäischen Union. Es ist kein Witz, es ist wirklich so, es ist traurig. Charles Moore vom Daily Telegraph hat geschrieben, und in England sind die Leute viel wacher als bei uns. Ich hoffe, dass heute ein paar aufgewacht sind und auch andere informieren, ja, solange es noch Zeit ist. Charles Moore schreibt, die EU ist nicht ein derart scharfes Unterdrückungsinstrument, wie es der Sowjetkommunismus war. Aber in dieser Hinsicht ist sie ähnlich. Wo immer möglich versucht sie, dem demokratischen Urteil der Bürger, über die sie regiert, auszuweichen. Wenn aber deren Urteil einst kommen wird, dann wird es unbarmherzig sein. Und der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker hat gesagt, der EU-Verfassungskonvent ist angekündigt worden als die große Demokratieschau. Ich habe noch keine dunklere Dunkelkammer gesehen als den Konvent, sagt einer, der es dann doch unterschrieben hat, aber der luxemburgische Parlamentspräsident, Premierminister, ja. Ja, ich muss etwas springen. Ich hätte noch gerne etwas gesagt über Rocco Buttiglione. Wer kennt den noch? Ein Katholik und Papstberater, ja. Ich habe manche Fragen an die katholische Kirche, aber ich muss sagen, hätte ihm gewünscht, dass er in die Kommission gekommen wäre, denn er trat ein für das biblische Verständnis von Ehe und Familie und auch für die Ehe von Mann und Frau und nicht von Mann und Mann und so weiter. Und sie haben ihn nicht gewählt in die Kommission. Die Kommission ist das entscheidende Gremium in der Europäischen Union. Diese Kommission, das sind nur wenige Leute und die haben das entscheidende Vorschlags- und auch Abstimmungsrecht. Und er spricht sogar von einer antichristlichen Inquisition. Ausgerechnet ein Katholik, ja, spricht hier von antichristlicher Inquisition. Interessant, ja. Ich habe das alles hier zitiert. Ich muss jetzt einiges auslassen aus Zeitgründen. Ja, zum Schluss möchte ich uns als Christen zurufen, seid standhaft. Wir sehen vor allem aus diesen Nichtdiskriminierungsbestimmungen, das klingt ja so positiv, aber das ist die Kehrseite, dass Verfolgung daraus erwächst. Ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel predige, Homosexualität ist Sünde und es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, wenn ich das predige, dann kann ich als Diskriminierer eingestuft werden. Und das ist die große Gefahr. Nicht? Und das kann also eine Christenverfolgung auslösen. Diese Entwicklung war also nicht vorherzusehen, aber jetzt ist es offenbar, indem dieser Verfassungsvertrag vorliegt. Und zur Ermutigung möchte ich sagen, seid standhaft. Es heißt im Wort Gottes, in Lukas 21, der Herr Jesus spricht, kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Und in Apostelgeschichte 5 lesen wir, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte ganz klar sagen, wir sind treue und gehorsame Bürger unseres Staates, gar keine Frage. Es gibt nur eine Ausnahme, da wo etwas entschieden wird, beschlossen wird, gegen Gottes Wort. Da gilt das, was die Apostel dem Hohen Rat, damals der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit, zugerufen haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und zwar eben da und nur da, wo es gegen Gottes Wort, eindeutig gegen Gottes Wort steht. Etwa bei den Dingen, die ich als Beispiele schon genannt habe. Janet Folger in ihrem Buch Criminalization of Christianity ruft dazu auf, nicht zu resignieren, sondern solange es noch geht, offensiv dagegen zu kämpfen auch. Und das ist auch die Aufgabe einer politischen Partei, wenn ich das einmal sagen darf, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern Initiativen zu ergreifen, um diese Dinge noch aufzuhalten, solange es Tag ist. Wir wissen, dass das Böse ausreifen muss, dass der Antichrist kommen wird. Aber wir sollen dem Bösen nicht nachgeben. Ich verstehe Christen nicht, die sagen, das kommt sowieso alles so. Wieso kämpfst du denn jetzt da noch gegen diese EU und so? Aber ich sage, sollen wir es einfach laufen lassen? Wir wollen doch noch, dass auch Gnadenzeit ist, dass noch viele gerettet werden. Sicherlich unter Verfolgung sind manchmal bessere Bekehrungen als im Wohlstand. Ja, das ist die andere Seite. Und doch wünschen wir es uns nicht unbedingt. Und wir haben auch eine Verantwortung für unseren Staat, haben wir auch als Christen. Ja, da bin ich durchaus der Meinung, wir sollen uns nicht zurückziehen aus der Politik, sondern auch mutig vorangehen. Und so gilt es auch Einfluss zu nehmen in den Schulen, in Gesetzgebungen, in Massenmedien, in Wissenschaften, in Einheit, aber Einheit nicht um jeden Preis, nicht um den Preis der Wahrheit. Das sei an dieser Stelle auch betont. Und wir dürfen jedem Menschen sagen, dass wir nur das Beste vertreten, nämlich die frohe Botschaft von Jesus Christus, der gestorben ist, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen, indem er stellvertretend am Kreuz verblutet ist, aus Liebe zu uns und sein Leben für uns hingegeben hat. Ich fasse zusammen, wir dürfen beten für Politiker, auch für das Verfassungsgericht jetzt in dieser wichtigen Entscheidung, auch für Gauweiler und Schachschneider und diese Männer, die diese Klage den Mut hatten, als Einzelne diese Klage zu erheben. Ich denke, da dürfen wir auch ruhig beten für solche Menschen. Wir sollten uns auch einsetzen für eine Volksabstimmung. Es wäre ein politisches Programm, was sehr notwendig wäre und wo auch die Stimmung dazu da ist. Ich denke, wäre für die BBC auch ein wichtiger, ja ich sag mal, Marketingimpuls, ja, um ein positives Ziel in die Öffentlichkeit zu bringen. Würde der BBC helfen, aber natürlich noch mehr unserem Volk, ein Referendum anzuregen. Dann auch zu informieren, unsere Mitbürger. Dazu habe ich eine ganze Menge Literatur mitgebracht. Ich erlaube mir gleich noch darauf hinzuweisen. Auch Unterschriftensammlungen wie diese Sammlung, diese Petition an das Europäische Parlament. Das ist übrigens das einzige Recht, fast noch, was sie uns zugestanden haben, Petitionsrecht. Möchte ich fairer halber erwähnen. Wenn man 1 Million Unterschriften zusammenkriegt, kann das Volk eine Petition einreichen. 1 Million Unterschriften braucht man dann aber. Ja. Aus verschiedenen Ländern kann sein. Immerhin, ja. Noch mal was Positives drüber sagen. Aber ich musste natürlich die Dinge sagen, die keiner weiß, auch was da so an, wo sich zusammenzieht über unseren Köpfen. Unterschriftensammlungen, Petitionen, aber vor allem Gebet, auch für diese Politiker, auch für die, die sich haben hinreißen lassen, solche Verfassungen zu verfassen. Auch die wollen wir nicht vergessen. Auch sie können vielleicht noch erkennen, dass das nicht gut ist, dass das in eine antichristliche Richtung läuft. Ich bin jetzt zum Ende gekommen. Bevor ich auf die Bücher hinweise, möchte ich noch mit uns beten.